Von nirgendwo dringen diese Klänge. Und ich fühle mich, als ob ich sänge. Diese sengende Hitze in mir. Und erneut fühle ich mich wie bei dir. Und deine Krähe krächzt mit mir diese Melodie. So gut wie in deinen Namen fühlte ich mich vorher nie. Und ich weiß genau, dass ich niemals mehr von deiner Seite weichen will. Und ich weiß genau, dass ich niemals mehr ohne dich durch das Leben gehen will. Langsam wird es um mich herum still und ich sehe dich in meinem Kopf und du lächelst mir zu. Du lächelst mir zu. Ich strecke die Hand nach dir aus und du greifst nach ihr. Du ziehst mich zu dir und ich dich zu mir. Und wir fallen in unsere Arme und was ich nur noch spüre, ist deine Wärme, von der ich so lange nur schwärmen konnte. Suchen könnte, dann wäre es der für immer in deinem Namen liegen bleiben zu können. Doch das wird schwer, denn du bist so weit, weit weg von mir, trotz dass ich den ganzen Tag dich neben mir spüren. Und wenn wir uns so berühren, spüre ich, wie unsere Herzen harmonieren, so wie diese Melodie komponiert für dich. Du bist da, wenn es mir schlecht geht und wenn es mir gut geht, so wie so, ich bin für dich da, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir gut geht, sowieso. Und ich weiß, was ich dir mit dieser Melodie sagen möchte. Weißt du, was ich dir damit sagen möchte? Ich kann mir vorstellen, dass du es ganz genau weißt, doch ich erwähne es noch einmal in aller Deutlichkeit. Ich möchte für immer an deiner Seite sein. Ich möchte nie mehr ohne dich. Mein größter Schatz auf dieser leeren und menschlichen Welt sein. Dies ist mein Traum. ich hoffe, du möchtest ihn mit mir leben und am Ende dieses Lebens mit mir.